Kinder, hallo. Hallo, hier sind wir wieder. Oh, ich habe überhaupt keine Lust heute. Luis, Entschuldigung, also wir haben sehr große Lust, stimmt's? Ja. Wollen wir uns mal kurz vorstellen? Ja. Gut, ich fange an. Hallo, nicht immer du als erstes, das ist nicht so höflich, wir haben heute Gäste hier. Gäste zuerst. Ah, okay, na gut. Also, wir fangen mal hier an. Du, das hier neben mir ist der? David. Und neben David ist die? Esther. Und neben Esther ist die? Lucille. Und ich bin Luis. Ich bin der Weltstar. Okay, das ist Luis und ich bin Abigail. Und wir sind heute hier mit einem ganz, ganz spannenden Thema. Und deswegen habe ich nämlich diese Gäste hier. Und wir wollen euch nämlich mal was erzählen, was alle drei Kinder gemeinsam erlebt haben. David, Esther und Lucille. Wo wart ihr schon mal alle, wovon ihr erzählen wollt? Was habt ihr schon mal erlebt? Wo wart ihr schon wir mal? Wir waren im Himmel. Nämlich den Himmel. Gibt es den wirklich, den Himmel? Ja. Wirklich? Ich war auch schon mal im Himmel. Also, sagen wir mal so, wir waren im Schnee. Und das war so wie der Himmel. Aber es war total schön. Aber ich weiß nicht, war das der Himmel? Luis, weißt du was? Ich war ja auch mit im Schnee. Und da oben in den Bergen, da kann man schon manchmal denken, man ist wie im Himmel. Aber da ist mir was aufgefallen. Nirgendwo auf dieser Erde, zumindest habe ich das noch nie erlebt, ist es ganz perfekt. Immer ist irgendwas dann doch ein bisschen blöd. Plötzlich ist irgendjemand blöd zu einem oder... Aber im Schweiz ist das nicht passiert. Nee, aber oder man ist, einem ist plötzlich ganz kalt oder... Stimmt, ich hatte manchmal kalte Füße. Ja, aber ich glaube, der Himmel ist noch mal was anderes, oder? Wie würdet ihr den beschreiben? Ja. Okay, fangen wir mal mit dir an, Esther. Ja, Ladies first. Stimmt. Ja. Esther, wann hat das angefangen? Du warst, glaube ich, schon öfter im Himmel, stimmt's? Ja, so 11 oder 10 Mal. Wow. Und wann hat das angefangen? Einfach so oder hast du mal dafür gebetet? Oder wo, wann warst du mal im Himmel? Wie ist das passiert? Ganz plötzlich. Ja? Und war das, als du die Augen zugemacht hast? Oder hast du da geschlafen? Oder wie ist das passiert? Ich habe da geschlafen. Und was ist dann passiert? Dann ist ein Engel gekommen und hat mich mit hochgenommen. Wow! Und wie sah der Engel aus? Riesig, hatte riesige Flügel und dann hat er mich mitgenommen. Und wohin hat er dich mitgenommen? Im Himmel natürlich. Und wie sah das da aus? Gut. Was gibt's denn da zum Beispiel? Beschreib mal was. Ein Riesenrad, ein Skateboard und ein Pool. Wow. Und eine unsichtbare Rutsche. Wow. Und hast du da auch Leute getroffen? Ja. Wen zum Beispiel? Mein Papa. Wow. Und was hat der mit dir gemacht? Er ist mit mir in den Pool gesprungen, dann sind wir in mein Haus gegangen, wo man durch die Wände laufen kann. Wow. Echt, Esther? Wow. Und wie hast du dich da gefühlt? Gut. Und wie bist du wieder zurück auf die Erde gekommen? Also er hat mich wieder zurückgebracht. Okay. Lucille, warst du auch schon mal im Himmel? Was hast du denn da gesehen? Auch eine Wasserrutsche. Und was noch? So klein, so Fische. Goldfische. Wow. Und den Strand wurde aus so Perlen gemacht. Wow. Ja, Lucille, die hat mir nämlich dann auch erzählt, dass Jesus Lucille mitgenommen hat und dann sind die über die Länder der Erde geflogen, stimmt's? Und er hat dir die Länder der Erde gezeigt. Bei mir auch. Wow. Und David, warst du auch schon mal da? Ja, bei mir ist es passiert, als ich, Als wir das Wonnie-Buch gelesen haben, habe ich in einer Nacht gebetet. Dann hat mich Jesus mit nach oben genommen. Wow! Und dann, was hast du da gesehen? Hat sich so angefühlt, als ob ich mit einer unsichtbaren Rutsche hochgerutscht bin. Und dann hat er mir alles gezeigt, mein Haus. Und dann bin ich zuerst in den Pool gesprungen. Wow, hört ihr das, Kinder? Das haben die echt erlebt. Und wisst ihr, was noch das Krasseste war? Was Esther und David mir erzählt haben? Eines Nachts haben die sich da sogar getroffen. Wollt ihr mal von dieser Nacht erzählen, wie das war? Ja. Wie war das? Erzähl mal. Also es war gut. Also wir sind um der gleichen Zeit in den Himmel gekommen. Dann haben wir uns gleich getroffen. Und dann haben wir sofort ganz kurz zusammengespielt. Ihr habt doch erzählt, da hat euch jemand abgeholt. Stimmt das? Da kam jemand an die in euer Zimmer, an die Wand? Oder wie war das? Und hat ihr euch zusammen abgeholt oder einzeln? Also mich hat da, glaube ich, Esther geholt. Ja. Und wer hat euch da abgeholt? Jesus. Wow. So wie immer. Aber manchmal holt mich auch ein Engel. Und manchmal auch Papa. Wow. Und dann da habt ihr euch dann oben getroffen? Ja. Und dann haben die nämlich mir an dem Tag das Gleiche erzählt. Die haben das Gleiche da erlebt, stimmt's? Ja. Erzählt mal, was habt ihr denn da erlebt? Also wir sind Skateboard gefahren und sind beide schwimmen gegangen. Wow. Und sind auf dem Riesenrad gefahren, das richtig schnell war. Und war Jesus dabei oder wo war Jesus da? Er war dabei. Wow. Ja. Und man konnte auf Tieren reiten, fliegen und schwimmen. Wow. Also ich bin auf dem Delfin geritten. Ich auf dem Sturzfalke. Wow. Und ihr habt auch erzählt, ihr habt da mal Schach gespielt oder so? Ja. Mhm. Und war das ein ganz normales Schach? Oder nee, der Schach war riesig. Nur riesig. Ah, ja. Und mit riesigen Figuren. Ja. Wow. Oh, wir waren einmal beim Swimmingpool, der war so ein riesig. Ja, sowas haben wir auf der Erde auch gesehen. Wow, und wie erlebt ihr das? Sagt ihr jeden Abend, sagt ihr, Jesus, ich möchte heute in den Himmel gehen? Oder wie können das Kinder auch erleben? Was? Also man muss einfach nur beten und daran glauben, dass man dann in den Himmel kommen kann. Ja. Also man muss einfach nur beten und dann sagt man, Jesus, kann ich bitte zum Himmel kommen? Und dann tut er es einfach. Ah ja. Und wie war das, wo ihr da das erste Mal euren Papa getroffen habt? Wie war denn das? Hast du den auch schon da getroffen, David? Ja. Was hat der denn mit dir gemacht, da oben im Himmel? Wir sind baden gegangen. Und bei dir, Esther? Bei mir sind wir auf den Skateboardpark gegangen. Wow. Also einfach abends sagt ihr, Jesus, ich möchte gerne in den Himmel kommen. Ja. Und passiert das jede Nacht oder manchmal oder wie oft erlebt ihr das? Also bei mir ist es immer abwechselnd. Okay. Bei mir ist es immer dann, wenn ich frage. Ah ja. Und Jesus und ich planen jetzt, ob wir es jeden Tag machen oder ob wir es noch abwechselnd machen. Okay. Und wie ist Jesus, wenn man den so sieht? Wie ist der? Wie wird er beschrieben? Hat weiße Klamotten und ist ganz hell. Oh, und ist der cool oder nett oder wie ist der so? Nett. Ist der nett. Und der hat ein sanftes Licht. Ja, und ist der immer ganz lieb zu euch? Kennt er euch eigentlich? Sagt er euch, ihr nennt euch immer mit Namen? Ja. Ja. Was sagt er zum Beispiel zu dir, Esther? Also er sagt, du brauchst keine Angst zu haben, komm, wir gehen jetzt hoch. Wow. Oh, ist ja toll. Und Lucie, du sagst, du hast da auch schon mal Maria und Josef gesehen, stimmt's? Ja. Habt ihr da auch schon mal andere Leute noch getroffen oder gesehen? Ja. Wen ja, zum Beispiel? David. Du hast den David, du heißt ja auch David. Wow, und was hat der da gemacht? Da hat er mir seine Steinschleuder gezeigt. Wow, und wie sahen seine die aus? Hafe. Wow, wie sahen die aus, die Steinschleuder? Also das sah eigentlich so wie auf den meisten Bildern aus. Ja. Das war so ein Hockey, wo man Stein reinlegen kann und zwei Bänder. Wow. Und wen hast du das schon mal gesehen, Esther? Noch irgendjemand? Oder ich habe auch mein Marion. Josef gesehen. Und aber sonst immer mit deinem, verbringst du viel Zeit mit deinem Papa dann nachts, hm? Ja. Ich spiele immer nur mit meinem Papa, weil auf Erden kann ich ihn ja nicht mehr sehen. Ja, weil wisst ihr was, Kinder? Vor ungefähr 6 Wochen, glaube ich, ist der Papa von Esther und David, ist der zu Jesus in den Himmel gegangen. Der ist hier von der Erde weggegangen, der ist nämlich gestorben, aber der ist nicht tot, sondern die haben den dann da gesehen. Das war die erste Nacht, wo der tot war. Der war nämlich dann erst noch im Krankenhaus eine Woche und dann die allererste Nacht hast du ihn getroffen, stimmt's, Esther? Mhm. Ja, und seitdem dürfen die Kinder den Papa nachts erleben und das ist doch toll, oder? Und die wissen, dass sie eines Tages werden sie mit ihm immer zusammen sein, stimmt's? Mhm. Aber was hat dein Papa dir noch gesagt? Er hat dir doch noch gesagt, dass du immer kommen darfst, oder was hat er nochmal dir gesagt? Er hat gesagt, ich darf immer kommen, wann ich will. Ja, ist das nicht toll? Und er hat eine Überraschung für Mama. Oh, und weißt du, welche das ist? Darfst du es sagen? Ja. Weiß die Mama das schon? Nein, eigentlich nicht. Oh, wirklich. Habt ihr noch irgendwas, was ihr am Ende noch den Kindern sagen wollt? Oder? Was hast du, Lucy? Ich wurde einfach so abgeholt, wenn wir angefangen, die Ronny-Bücher zu lesen. Das ist super, Lucy. Sollen wir mal, ich zeig euch mal so ein Buch. Ich zeig euch das gleich. Soll ich holen? Ja, Lulu, hol's mal schnell. Da gibt's nämlich ein Buch und da erzählt einer, der heißt Ronny, auf Deutsch heißt er Reini, und der erzählt, wie er Jesus im Himmel gesehen hat. Und da fing das auch ungefähr bei euch an, he? Wo ihr angefangen habt, das Buch zu lesen. Das ist ein ganz tolles Buch, das können wir euch sehr empfehlen. Hast du es auch schon mal gelesen, Luis? Würdest du das jetzt auch mal gern lesen wollen? Ja, aber noch lieber will ich jetzt auch mal in den Himmel gehen. Das klingt toll da. Sag mal, ist es da warm oder ist es da kalt? Wie ist es da? Man kann es sich da aussuchen. Was? Wow! Also, ist das Winter oder Sommer oder könnt ihr euch aussuchen, ja? Ja. Und was habt ihr euch ausgesucht? Also ich habe mir Sommer ausgesucht. Und du, Esther? Ich habe mir Frühling ausgesucht. Wow. Und sind die Leute da freundlich im Himmel? Lachen die oder weinen da auch manche? Die lachen eigentlich nur. Ja. Habt ihr da eigentlich auch Kinder gesehen? Ja. Ja. Oh. Und Tiere? Waren da viele Tiere? Ja. Ja. Okay, und was war euer Lieblingstier da? Meiner war ein Jaguar. Meiner war ein Gepard. Oh, aber die sind doch voll gefährlich. Haben die euch nicht gebissen? Nein. Sind die Tiere da alle ganz lieb im Himmel? Ja. Wow. Und ja, was wolltest du sagen, David? Ich habe auch gesehen, wie ein Schaf an ein Löwe geschlafen hat. Wow. Also stimmen diese Geschichten, die die Kinder da manchmal lesen, wie es in Offenbarung oder so ist? Ja. Das stimmt alles? Ich finde nicht den Ronny-Buch. Ich suche es gleich mal, dann zeige ich es euch nochmal, Kinder, okay? Mhm. Okay. Sollen wir zum Abschluss noch für die Kinder beten, die hier zuschauen, dass die das auch mal erleben? Oder wollt ihr das gar nicht? Doch. Doch. Ja? Okay, wer will mal beten? Wer traut sich? Okay, David fängt an und dann Esther und dann Lulu. Okay, los geht's. Ich danke dir, Gott, dass auch mal die Kinder, die noch nie im Himmel waren, auch mal in den Himmel kommen und dass sie es da bestimmt toll finden werden und dass du sie bestimmt da mal hochbringen wirst. In Jesus Namen. Amen. Amen. Ich danke dir, lieber Gott, dass die Kinder, die nie im Himmel waren, dass sie auch eine Möglichkeit haben und dass sie da viel Spaß haben und dass sie da in den springen können und dass ihr ein Haus bekommen. In Jesus Namen. Amen. Amen. Ich bitte, dass alle Kinder, die jetzt so zuschauen, dass die in den Himmel kommen, egal wann. Ja. Amen. Und ich bete auch, dass auch wir Erwachsenen das auch mal erleben. Amen. Sollen wir Tschüss sagen? Tschüss. Tschüss.